Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das achte Loch. Im Fernsehen lief gerade ein Film über die Klimakatastrophe und im Radio referierte ein alter Mann mit gebrochenem Deutsch über Zukunftsvisionen in den Werken der spätgotischen Literatur. Ich blätterte in einem Asterix und kaute einen Kaugummi. Es war ein ganz gewöhnlicher Nachmittag. Zwischendurch schaute ich ab und zu aus dem Fenster. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Plötzlich klopfte es. Ein braungebrannter Mann setzte sich in den alten, wackeligen Stuhl. Ich bin Alois Schwertfeger. Darauf wäre ich nie gekommen. Sie haben sicherlich schon von mir gehört. Weshalb? Arbeiten Sie beim Radio? Ich bin der Alois Schwertfeger. Tut mir leid. Oder sind Sie etwa der neue Schwingerkönig? Ich bin Besitzer der Schwertfeger-Immobilien. Was denn? Ich habe meine Miete immer pünktlich bezahlt und nur dreimal in den Hauseingang gepinkelt. Sie wollen mir doch nicht etwa deswegen kündigen? Schließlich ist es nicht einfach in einem Haus mit 8 Wohnungen und nur einer Toilette. Dieses Haus gehört mir nicht. Er rümpfte die Nase und schaute sich ein wenig in meinem Büro um. Er sah so aus, als sei er einer dieser Menschen, die einen Ort von der Größe meines Büros nicht einmal ihrem Schäferhund zumuten würden. Ich legte demonstrativ meine Füße auf den Schreibtisch. Wie Sie sicherlich wissen, bin ich auch Besitzer des Golfclubs Goldmeile. Tut mir leid. Ich spiele nur Minigolf und auch da hat es mir manchmal zu viele Löcher. Golf ist kein Spiel, Maloney. Golf ist eine Lebensphilosophie. Verstehe. Die 18 Löcher des Lebens. Wer das Leben mit möglichst wenigen Schlägen meistert, ist Sieger. Mir gefällt das nicht. Wenn ich Golfspielern zusehe, habe ich immer das Gefühl, das sei so eine Art Waffenlauf für Trainingsfaule. Und dann diese kleinen Bälle. Die können sich ja nicht mal wehren gegen diese brutalen Schläge. Ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Golf ist eines jener Spiele, die äußerste Konzentration und eine gefestigte Persönlichkeit erfordern. Ich glaube, Sie verwechseln da Persönlichkeit mit Bankkonto. Wie wär's, wenn Sie mich mal ausreden ließen? Meinetwegen. Ich wollte sowieso noch einkaufen gehen. Genügt Ihnen eine halbe Stunde? Ich gehe dann inzwischen in den Supermarkt. Ich möchte, dass Sie für mich einen Fall übernehmen. 500 im Tag, plus Spesen. Auf meinem Golfplatz haben sich im Sommer 2 seltsame Unfälle ereignet. Ich möchte, dass Sie der Sache nachgehen. Was denn? Sind die Leute über ein Loch gestolpert und haben sich dabei Näschen und Genick gebrochen? Nein. 2 unserer Mitglieder wurden von Golfbällen erschlagen. Ich lachte herzhaft über den guten Witz und putzte mir anschließend die Nase. Alois Schwertfeger lachte nicht mit. Sein Kopf war zu einer roten Geschwulst angewachsen, die so aussah, als würde sie gleich aufplatzen. Ich mache keine Witze, Maloney. Ich hasse Witze. Es ist mir und auch der Polizei unerklärlich, aber es entspricht den Tatsachen. Im August wurden innerhalb 2 Wochen 2 Mitglieder zweifelsohne von Golfbällen tödlich am Kopf getroffen. Es gab Zeugen dafür. Und die Polizei glaubt, dass es beide Male ein Unfall war. Das ist es ja. Ich glaube nicht an solche Zufälle. Meines Wissens hat es einen solchen Unfall erst einmal in den USA gegeben, vor etwa 10 Jahren. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden Unfälle auf meinem Golfplatz in Wirklichkeit Morde waren. Mord mit einem Golfball? Auf solch einen Schwachsinn wäre nicht mal Agatha Christie gekommen. Übernehmen Sie den Fall. Wissen Sie, manchmal habe ich so eine Phase, in der ich einfach nicht Nein sagen kann. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen müsste? Ja. Beide Male ereigneten sich die Morde am Loch Nummer 8. Und die beiden Opfer waren angesehene Bürger dieser Stadt. Schwertfeger zählte die Verwaltungsratsmandate der Verstorbenen auf. Beide saßen auch noch im Gemeinderat und in irgendwelchen Stiftungen. Ich notierte mir das alles mit einem dicken Filzschreiber. Schwertfeger lachte noch immer nicht. Er ging, wie er gekommen war, mürrisch. Ich blieb noch eine Weile sitzen und machte mich dann auf den Weg zum Golfplatz. Hey, Sie, was machen Sie da? Sind Sie befugt? Nein, ich bin unbefugt. Können Sie mir sagen, wo man hier Fugen machen lassen kann, damit man befugt wird? Unbefugt haben wir keinen Zutritt. Zudem ist der Golfplatz im Winter geschlossen. Ich bin Philipp Meloni. Herr Schwertfeger hat mich beauftragt, hier herumzuschnüffeln. Aber ich rieche nichts. Ach so, Sie sind das. Wird doch langsam Zeit, dass die Sache aufgeklärt wird. Habe keine Lust mehr, einen neuen Job zu suchen. Wieso? Haben Sie Angst vor Golfbällen? Nein, aber seit dem August haben schon 12 Mitglieder ihren Austritt aus dem Club bekannt gegeben. Der Platzwart machte ein trauriges Gesicht. Der Golfplatz schien ein Teil seines Lebens zu sein. Seine Augen waren groß und weiß wie Golfbälle und seine Haare waren so tadellos kurz geschnitten wie der Rasen vor dem Loch. Wir machten uns auf den Weg zu Loch Nummer 8. Der Helikopter gehört Herrn Schwertfeger. Ich bin Hobbyflieger. Meine Beine sind nicht mehr die besten und darum fliege ich ab und zu über den Platz, um nach dem Rechten zu schauen. Fliegen Sie immer so tief? Na klar, ich bin kurzsichtig. Vorsicht, ein Baum! Oh! Da! Ich sehe keinen Baum. Wir haben ihn soeben gestreift. Da! Wo? Wir befinden uns über dem Loch Nummer 8. Plötzlich sah auch ich nichts mehr. Die Glasscheibe war im Eimer und der Platzwart neben mir kippte vornüber. Ein Golfball kullerte auf den Boden des Helikopters. Ich saß da und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Augen schließen. Der Helikopter drehte einige Pirouetten in der Luft. Mir wurde übel. Es war wie die Albtraumsequenz in einem schlechten Fernsehkrimi. Ich starrte auf die Hebel und Knöpfe und auf die verschiedenen Geräte mit allerlei Zeigern und Zahlen. Der Platzwart neben mir begann plötzlich zu stöhnen. Was ist los? Sind wir abgestürzt? Ich kann Sie beruhigen. Noch hängen wir in der Luft. War das ein Vogel? Nein, ein Golfball. Seien Sie froh, wenn der Ball nicht durch die Scheibe ein wenig gebremst worden wäre, könnten Sie uns jetzt nicht aufs Grün bringen. Wollen Sie etwa schon landen? Naja, vielleicht kommt ja noch ein zweiter Ball geflogen. Eben! Und deshalb nehmen wir jetzt den Schützen ins Visier. Er grinste und nahm ein Gewehr hervor. Triumphierend fuchtelte er damit vor meinen Augen herum. Er leckte sich die Lippen so, als würde gleich ein Festmahl bevorstehen. Sein Blick wurde glasig, er setzte zum Sturzflug an. Da! Wo? Da unten! Das ist eine verdächtige Person! Niemand hat hier auf dem Golfplatz zu dieser Jahreszeit etwas zu suchen. Niemand? Aber wenn das... Nein! Sind Sie völlig übergeschnappt? Man schießt doch nicht einarmig aus einem Helikopter. So können Sie Ihr Ziel doch gar nicht treffen. Wieso? Sehen Sie denn nicht, dass sich da unten am Boden jemand krümmt? Ich sage nur eins. Der Kandidat hat 100 Punkte. Er hatte recht. Am Boden, mitten auf dem Grün von Loch Nummer 8, lag jemand und wand sich offenbar vor Schmerzen. Ich kramte in meiner Hosentasche und fand eine meiner Kontaktlinsen. Ich schob sie ins rechte Auge und konnte die Person, die da lag, nun deutlicher sehen. Es war eine Frau. Der Platzwart setzte zur Landung an. Da haben Sie Ihren Mörder! Aber das ist doch eine Frau! Das hat man nur von dieser Frauenbewegung. Nicht einmal vor Golf und Mord macht sie Halt. Sie sind doch nicht etwa ein Frauenfeind. Mal ganz objektiv. Haben Sie vor den Jahren der Frauenbewegung schon mal was von einem Ozonloch oder vom Waldsterben gehört? Man muss doch endlich einmal die größeren Zusammenhänge sehen. Bei Ihnen wäre wohl auch mal wieder ein Generalservice des Stammhirns fällig. Die Wahrheit ist immer brutal und klingt oft verrückt. Denken Sie nur an den Quantensprung. Was hat denn der Quantensprung mit der Frauenbewegung zu tun? Ich garantiere Ihnen, auch diesen Zusammenhang werde ich noch herausfinden. Er brabbelte noch ein wenig vor sich hin und murmelte dann auch etwas von Weltverschwörung und die Frauenbewegung sei an allem schuld. Als wir auf dem Rasen aufsetzten, sprang ich aus dem Helikopter und eilte zu der Frau hin. Sie sah nicht so aus, als ob sie das Elend dieser Welt zu verantworten hätte. Im Gegenteil, sie sah aus wie ein Teil dieses Elends. Ah, ja. Helfen Sie mir, bitte. Oh, es tut so weh. Keine Panik, ich bin ja hier. Leider habe ich nie einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Brauchen Sie eine Beatmung? Mein Bein. Das Bein? Ja, wie zum Teufel soll ich Ihr Bein beatmen? Schnell. Sie das Bein ab. Was denn? Das ganze Bein abbinden? Wie macht man denn das? Ich habe leider keinen Bindfaden dabei. Tut Ihnen sonst noch etwas weh? Arschloch. Was denn? Das auch? Aber das ist doch... So tun Sie doch etwas, Sie, Detektiv, Sie! Ich band, so viel ich binden konnte. Dann verständigte ich die Ambulanz. Wir trugen die Frau gemeinsam ins Clubhaus und warteten. Der Platzwart kümmerte sich beinahe ehrfurchtsvoll um sein Opfer. Ich verstand wieder einmal die Welt nicht mehr. Dann endlich kam die Ambulanz und fuhr mit der Frau und Blaulicht davon. Wie soll ich ihm das bloß erklären? Sagen Sie einfach, ich habe doch bloß meine Pflicht getan. Diese Worte haben schon größere Schurken, als Sie es sind, vor dem Kadi bewahrt. Aber verstehen Sie denn nicht? Sie, diese Frau... Die sich unbefugt auf dem Golfplatz aufhielt. Ich weiß. Aber das ist es ja gerade. Diese Frau ist nicht einfach irgendeine Frau. Nein, sie ist möglicherweise die geheimnisvolle Golfballmörderin. Aber das kann doch nicht sein. Das haben Sie doch vorhin selber auch geglaubt. Ja, aber diese Frau, das ist sie... Das ist die Frau von Herrn Schwertfeger. Das ist Priska Schwertfeger. Und sie ist befugt, ich weiß. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie am Tatort war, als uns der Golfball traf. Sie meinen? Ich meine, dass sie mir zumindest noch eine Erklärung schuldig ist. Ich ging zurück in mein Büro und holte mir meinen Kaugummi, den ich unter die Schreibtischschublade geklemmt hatte. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich könnte mir nicht 2 Kaugummis pro Tag leisten, aber unser eins hat auch so seine liebgewonnenen Gewohnheiten. Und zu diesen gehört eben mein Lieblingskaugummi. Ich ging kauend ins Spital und besuchte die verdächtige Frau Priska Schwertfeger. Wenn Sie mich nicht gefunden hätten... Wäre ich wohl verblutet. Ach, wissen Sie, es genügt doch, wenn ganze Völker und Wirtschaftssysteme ausbluten. Einmal abgesehen davon sind mir lebendige Verdächtige lieber. Ach. Das Verhör gestaltet sich etwas einfacher als bei Toten. Sie verdächtigen mich? Aber ich kann gar nicht Golf spielen. Und weshalb lag dann ein Golfschläger neben Ihnen auf dem Grün? Lassen Sie mich das erklären. Ich bitte sogar darum. Mein Mann hat mir einmal Golfstunden gegeben, aber er ist so ungeduldig. Ich habe natürlich alles falsch gemacht. Er wurde richtig gehend wütend. Wissen Sie, ich liebe meinen Mann und unsere Ehe ist eine gute Ehe. Es ist mir neu, dass glückliche Ehefrauen ihre Freizeit im Winter auf Golfplätzen verbringen. Ich wollte meinem Mann eine Freude machen. Wir feiern im nächsten Frühling den 10. Hochzeitstag und da wollte ich ihm ein ganz besonderes Geschenk bereiten. Und da haben Sie heimlich trainiert und dabei beinahe unseren Helikopter abgeschossen. Sie kamen genau in die Flugbahn des Balles. Ich erschrak fürchterlich, als ich sah, dass der Ball den Helikopter traf. Und weshalb haben Sie ausgerechnet am Loch Nummer 8 gespielt? Loch Nummer 8 ist die schwierigste Bahn auf dem Golfplatz. Bitte verraten Sie mich nicht. Und dieser John Wayne der Alpen? Ach, der Platzwart. Lassen Sie das meine Sorge sein. Der wird schon schweigen. Schließlich könnte ich ihn anzeigen wegen der Schüsse. Das klang alles einleuchtend. Priska Schwertfeger machte mir nicht den Eindruck einer Mörderin. Unser eins hat dafür eine goldene Nase entwickelt. Ich ging nochmals zurück ins Clubhaus. Dort traf ich wieder auf den Platzwart. Wie geht es hier? Ganz gut. Was ist das denn? Was? Na, all diese Zettel an der Wand. Aufnahmebedingungen, Clubvorstand, Aufnahmeanträge. Ist aber nicht auf dem neuesten Stand. Der Boss ließ den alten Vorstand da hängen, zum Gedenken an die beiden Toten. Ich nahm die Zettel mit. Der Platzwart protestierte. Ich beachtete ihn nicht. Unterwegs schaute ich mir die Zettel etwas genauer an. Die beiden Toten waren beide im Vorstand des Clubs. Genau genommen waren sie der Vorstand. Ich nahm den Zettel mit den Aufnahmeanträgen und merkte mir die Adressen jener, die abgewiesen wurden. 2 Besuche genügten. Der 2. war ein junger Mann, dynamisch, adrett und ziemlich arrogant. Ich setzte mich in seiner Wohnung in ein modisches Drahtgestell und starrte ihn an. Weshalb starren Sie mich so an? Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich bin vom Guinness-Buch der Rekorde und suche Leute, die zu Außergewöhnlichem fähig sind. Können Sie zum Beispiel 20 Minuten unter Wasser Zeitung lesen, ohne ein einziges Mal eine Brille aufzusetzen? Nein, Ich hasse Tauchen. Vielleicht können Sie mit bloßer Hand eine Milchtüte öffnen, ohne einen Tropfen zu verspritzen. Aber das ist doch unmöglich. Nein, so schwere Sachen kann ich nicht. Aber irgendetwas müssen Sie doch können. Sie möchten doch berühmt werden, oder etwa nicht? Natürlich. Wer will das nicht? Warten Sie mal. Ich kann Golf spielen. Aber das kann doch heute schon jeder Manager, der etwas auf sich hält. Ja, schon, aber keiner kann die Bälle so präzise schlagen wie ich. Ich schieße ihnen mit einem Golfball sogar Tontauben ab. Oder Vorstandsmitglieder. Sie verdammtes Schwein. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich ließ ihn ein wenig toben. Schließlich braucht auch unser Eins ab und zu ein wenig Spaß. Er zappelte und schimpfte wie ein wild gewordener Pinocchio in der Wohnung herum. Dann beruhigte er sich wieder ein wenig. Sie können mir nichts anhängen. Tatsache ist, dass Sie 5-mal einen Antrag gestellt haben, im Golfclub Goldmeile aufgenommen zu werden und 5-mal abgewiesen wurden. Nach dem 5. Mal kamen dann plötzlich die beiden Vorstandsmitglieder ums Leben. Zufälle gibt's im Leben. Ich habe diese Typen gehasst. Diese eingebildeten Fatzkes mit ihren teuren Weibern und teuren Kindern. Und mich wollten sie nicht in ihrem scheiß Golfclub, nur weil ich keinen Stammbaum habe. Diese Leute behandeln andere Menschen wie Urkunden. Wenn der Stempel stimmt, akzeptieren sie dich. Wenn nicht, landest du im Papierkorb. Aber es gibt doch noch andere Golfclubs. Aber nirgends gibt es eine Bahn, die so genial angelegt ist wie die Bahn 8 auf der Goldmeile. Dieses Loch ist eine Offenbarung. Sie werden bald noch ein ganz anderes Loch kennenlernen. Ich gestehe nichts und Sie können mir nichts beweisen. Niemand hat mich gesehen. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe mich als Baum verkleidet. Ich ließ den rachsüchtigen Witzbold in seiner gestylten Wohnung zurück. Dann setzte ich mich in eine Bar und trank 3 Whiskys. Den Mörder hatte ich gefunden, doch das interessierte kein Schwein. Schließlich hatte ich keine Beweise. An der Bar saß eine junge Frau. Ein ideales Alibi für diese Nacht. Ein Motiv hatte ich auch. Später lagen wir in ihrer Wohnung und ich träumte von einer Partie Minigolf. Der Ball rollte ständig am Loch vorbei. Ich hatte vermutlich den falschen Schläger erwischt. Als ich aufwachte, war sie immer noch da. Alles konnte selbst ich nicht falsch machen.